und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das ist die 16. Folge dieses Strick-Podcasts am 11.07.2016. Ihr findet die Notizen dazu auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr nach so langer Zeit wieder dabei seid. Die letzte Folge ist ein bisschen mehr als 4 Wochen her. Ich hatte sogar sehr pünktlich nach 2 Wochen eine neue Folge aufgenommen. Aber ich habe dann durchgehört, um die Shownotes zu schreiben oder Notizen, um die Notizen zu schreiben und zu hören, ob, keine Ahnung, der PC vielleicht zwischendurch abgestürzt ist oder es irgendeinen Fehler gibt. Und mir passiert das relativ häufig, dass ich dann am Ende entscheide, dass ich die Folge, warum auch immer, nicht hochladen möchte. Müsstet auch mal sehen, ich habe meinen Ordner auf meinem PC, auf den alle Audiodateien gespeichert sind. Und hinter jeder Folge, die hochgeladen werden, sind bestimmt mindestens 10, die ich angefangen und wieder abgebrochen habe. Aber drückt mir die Daumen, dass ich diesmal rund durchkomme und keine Hemmungen haben muss, diese Folge hochzuladen. Also, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich habe eine Sache fertig gestrickt und das ist der Hugo, den ich für meinen Freund gemacht habe. Das ist ein Pulli, den ich schon vor über einem Jahr angefangen habe. Und zwar ist das Design von Veronique Avery und wurde über Brooklyn Tweed veröffentlicht, in deren ersten oder zweiten Kollektion für Herren. Und das ist ein Zopfmusterpulli, bei dem man erst in der Mitte eine Art Gitternetzmuster hat aus Zöpfen und links und rechts davon hat man Tulpenzöpfe. Und der Pullover hat dann oben eine Art Schalkragen oder ein Rollkragen, den man mit Knöpfen schließen kann. Das Garn wird eigentlich aus Shelter gestrickt, das ist deren eigenes Garn, aber es ist ziemlich teuer und auch relativ kratzig, wenn man dem glauben darf, was online darüber geschrieben wird. Und mein Freund möchte seine Pullis bitteschön nicht kratzig und auch nicht sonderlich warm. Deswegen habe ich das Garn von Holz genommen und zwar die Coast. Die besteht zur Hälfte aus Baumwolle und zur anderen Hälfte aus Merino. Und einfach genommen ist das ein Light Fingering Garn und ich habe es doppelt genommen. Verbraucht habe ich 450 Gramm. Und das finde ich schon erstaunlich, weil ich habe den Pulli wirklich sehr, sehr groß gestrickt. In der zweitgrößten Größe, glaube ich. Und er sitzt dann Phil auch wirklich locker und ist fast schon ein bisschen zu groß im Rücken. Und ich meine, so ein Herrenpulli für nicht mehr 500 Gramm, das ist schon erstaunlich. Der Pulli ist allerdings dennoch ziemlich warm. Und man merkt auch gar nicht wirklich, dass Baumwolle mit drin ist, weil das Garn ja dennoch einfach sehr wollig wirkt. Es hat nicht diese Festigkeit oder den Glanz von Baumwolle. Durch die Merino-Wolle, die mit enthalten ist, habe ich eigentlich erwartet, dass das Garn sehr, sehr weich ist. Und wenn man es mit den Händen berührt, ist dem auch so. Nach der ersten Wäsche war ich auch ziemlich erschrocken, weil durch das Aufblühen die ganzen Härchen abstehen. Und ich dann erst Angst hatte, das Garn sei gefilzt oder so. Das ist aber nicht passiert. Aber ja, wenn man es anfasst, ist es schön flauschig. Aber ich habe es mal anprobiert und so übertrieben weich fand ich es gar nicht. Ich fand es schon noch ein klein wenig kratzig, aber ich kann auch kratzigere Garne tragen. Es ist einfach so, dass ich bei der Coast etwas butterweiches und absolut nicht kratzendes erwartet habe. Aber das Garn ist okay. Ich habe den Pulli Phil mal tragen lassen. Er hat ihn nur einen Nachmittag mal angehabt, weil es dann ziemlich warm wurde. Und er hat sich drüber gefreut. Ich habe auch mehr als einmal erwähnt, dass ich mehr als ein Jahr für diesen Pullover gebraucht habe und er das jetzt gefälligst würdigen soll. Was ich am Pulli geändert habe, ist, dass ich dieses Gitternetzmuster in der Mitte des Vorder- und Rückenteils verbreitert habe. Der Pulli wird so gestrickt, dass die Größenanpassung nur über das Perlmuster geschieht. Ihr genau links und rechts von diesem Zopfmuster hat der Pulli dann Perlmuster. Und das ist an den Ärmeln genauso. Man hat ja dasselbe Zopfmuster, also das Gitternetzmuster und links und rechts davon Tulpenzöpfe, bloß eben in schmaler und der Rest ist ein Perlmuster. Auf jeden Fall, wenn man eine größere Größe stricken will, macht man einfach mehr Maschen im Perlmuster. Und ich fand das ab einer gewissen Größe irgendwann nicht mehr so schön, weil dann sich einfach die Proportionen verschieben. Deswegen habe ich mehr von diesem Gitternetzmuster gemacht. Eigentlich war es mein Plan, das Rückenteil eine Nummer kleiner zu stricken als das Vorderteil, weil man am Rücken ja meist schmaler ist als vorne rum. Dazu kam es aber leider nicht, weil ich das Oberteil zu lang gestrickt habe und weil ich keine Lust hatte, es nochmal aufzuribbeln und kürzer zu stricken, habe ich es abgeschnitten, was zu viel war, und da ein Rippenmuster nochmal dran gestrickt und dann den abgeschnittenen Teil zu Ende hochgestrickt. Und dadurch konnte ich nicht mehr beeinflussen, wie breit das Rückenteil wird. Also ich finde es im Rücken schon ein bisschen breit. Eine Nummer kleiner hätte mir besser gefallen, aber ich bin einfach nur so, so froh, dass ich den Pulli fertig gestrickt habe. Und darauf kommt es jetzt auch nicht an. Das ist mir jetzt auch egal. Was mir an dem Pulli Probleme bereitet hat, sind die Ärmel. Weil es in der Holzgruppe auf Ravelry sehr regelmäßig heißt, dass die Ärmel beim Waschen schrumpfen sollen. Dementsprechend habe ich mal die Ärmel gestrickt, gewaschen, gemessen und festgestellt, dass die Ärmel tatsächlich kürzer wurden, beziehungsweise der eine, den ich gestrickt habe. Dann habe ich den anderen nochmal gestrickt und ebenfalls gewaschen und der wurde aber nicht kürzer. Von daher muss das irgendwie ein Messfehler gewesen sein. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das eine Mal den Ärmel gespannt, aus Versehen, unbewusst, mehr dran gezogen als im anderen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er dann viel zu lang und ich habe ihn gekürzt. Und ja, die Ärmel sind immer noch ziemlich lang. Allerdings, wenn man sich das Bild vom Model anschaut, dann sieht man da auch, dass die Ärmel so ein bisschen stucken, wenn er die Hände in die Hosentaschen tut. Und bei Phil ist das genauso. Von daher denke ich mal, ich habe das schon so gestrickt, wie es sein soll. Nur, ja, 3-4 cm kürzer wären schon auch gut gewesen. Der Rollkragen wird im Original mit Druckknöpfen geschlossen. Die Idee hat mir zuerst nicht gefallen, aber im Nachhinein, nachdem ich normale Knöpfe gemacht habe, finde ich das sogar besser. Und zwar habe ich normale Knöpfe angenäht, die habe ich online gekauft, ich glaube im Knopfparadies. Und zwar, ja, also wie gesagt, der Pulli hat mich sehr genervt und ich wollte ihn einfach weghaben. Deswegen habe ich eigentlich zu Phil gesagt, du schau mal selber, dass du Knöpfe ranbringst. Ich habe echt keine Lust, mich darum jetzt auch noch zu kümmern. Allerdings war mir klar, dass er das nicht macht, beziehungsweise ich habe gar nicht drauf gewartet. Ich habe mir gedacht, naja, wenn ich darauf warte, dass er die Knöpfe anbringt, das dauert nochmal 100 Jahre, machst du selbst. Also habe ich ihn einfach mal gefragt, was willst du denn für Knöpfe? Ich persönlich hätte Hornknöpfe oder eben Kunststoffknöpfe, die aussehen wie Horn, gut gefunden. Das hat ihm aber überhaupt nicht gefallen. Er wollte lieber Metallknöpfe und weil das der Pulli blau ist, die Farbe ist nämlich J und ich habe überhaupt keine Ahnung, was J heißt. Gibt es etwas, das J heißt und blau ist? Also keine Ahnung, auf jeden Fall ist das ein dunkles Blau, das leider vor der Wäsche hübscher ist als nachher. Bei den Holzgarnen ist es ja so, dass die mit Spinnöl verkauft werden. Die werden vor dem Verkauf nicht nochmal gewaschen. Und das bedingt, dass dieses Garn aufblüht, allerdings verfälscht es auch die Farben ein bisschen. Vor der Wäsche ist das Garn dunkler und ein bisschen glänzend und nach der Wäsche ist der Glanz weg und die Farbe wird heller. Im Übrigen wasche ich das Garn oder den fertigen Pulli einfach in der Waschmaschine auf der kalten Stufe mit ein bisschen Vollwaschmittel. In der Gruppe liest man nämlich, dass man ein paar, insbesondere die Supersoft, heiß überbrühen soll, kochendes Wasser aufsetzen quasi und mit Spülmittel verrühren und da dann den Pulli einlegen. Aber bei der Coast fand ich das jetzt nicht notwendig. Wo war ich? Ja, auf jeden Fall ist das ein blauer Pulli. Und ja, der hat etwas ziemlich Maritimes. Einfach dadurch, dass es eben ein Herrenpullover ist, denkt man eben schnell an diese Guernseys. Die Herrenpullis aus, oh Gott, Irland? Schottland? Irgendwo da oben. Die angeblich die Seefahrer getragen haben sollen mit spezifischen Mustern ihres Wohnortes. Damit sollte ein Unglück geschehen und die Männer tot angeschwemmt werden, so sagt man, würden diese Muster dafür sorgen, dass auch fremde Leute eben an diesen Küsten wüssten, wohin die Männer gebracht werden sollten, zu ihren Familien, eben in diese Dörfer. Ja, das war jetzt eine lange und seltsame Erklärung. Auf jeden Fall schrie alles an diesem Muster maritim. Maritim schreit nichts. Meer schrie es wahrscheinlich. Und Phil wollte dann einen Pulli mit Ankern. Nee, Knöpfe mit Ankern. Da merkt man, dass ich lange nichts mehr aufgenommen habe. Ich brabbel nur so vor mich hin. Er wollte Ankerknöpfe und solche habe ich dann gekauft und rangenäht. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Allerdings, sind die Knöpfe schwer. Und insgesamt sieht das Ganze gar nicht so gut aus. Sie verziehen auch den Kragen eben durch ihr Gewicht. Und wenn der Kragen umgeklappt wird, so wie Phil ihn auch trägt, dann sieht man die Knöpfe sowieso nicht, weil sie dann quasi in dieser Falte verschwinden und nicht wahrnehmbar sind. Wenn man den Kragen hochklappt, sieht der Pulli unheimlich gut aus, beziehungsweise dieser Kragen, so trägt es auch das Model auf dem Titelbild. Allerdings, ja, das sieht halt eben für ein Foto schön aus, ist aber im Alltag unbequem. Deswegen, ja, würde ich das nächste Mal doch Druckknöpfe machen, wenn ich den Pulli nochmal stricken würde, was wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Wobei, für mich würde ich den Pulli schon gerne stricken, allerdings mit einem anderen Kragen. Das Muster ist ja sehr universal, für mich müsste ich nur eine Taillierung reinmachen und ich hätte da gerne irgendwas, ein Garn in Bärentönen, allerdings eilt das nicht zu sehr. Auf jeden Fall habe ich den Hugo fertig gestrickt nach mehr als einem Jahr. Der hat 450 Gramm Coast verbraucht, wenn man es doppelt nimmt und passt Phil sehr gut und ich hoffe, er wird ihn im Herbst und Winter ganz oft tragen. Wenn nicht, dann gibt es böse Blicke, beziehungsweise gab es die schon, weil er Phil in die Stadt gehen wollte, nachdem ich mit dem Pulli fertig war und er den Nerv hatte, einen seiner gekauften Pullis anzuziehen und ich stand dann da und habe böse geguckt. Und ihm klar gemacht, dass ich jetzt aber bitteschön erwarte, dass er seinen handgestrickten Pulli trägt. Von daher, wenn er es nicht freiwillig macht, wird er gezwungen. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber ja, ich habe mal auf Ravelry gelesen, dass es dann und wann schon ein bisschen Unmut gibt, wenn eine Frau, meistens sind es die Frauen, für ihren Mann einen Pulli strickt und der nicht oft getragen wird und das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Aber prinzipiell trägt Phil seine Pullis schon oft, nur ist es jetzt eben Hochsommer. Wir hatten heute 32 Grad und da brauche ich natürlich nicht drauf warten, dass er seinen Pulli trägt. Allerdings kam er letztens selber an und hat gesagt, er hätte gerne nochmal so einen Pulli, wie er den zu Weihnachten bekommen hat. Von daher sehe ich da doch eine gewisse Wertschätzung. So, das war Phils Pulli. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Herrenpulli ist fertig. Und wartet auf den Herbst, um getragen zu werden. Das nächste, was ich fertig gemacht habe, war auch für Phil. Und das war aber etwas ganz Kleines. Und zwar ist das ein Erlenmeyer-Kolben, den ich gehäkelt habe. Und das Muster gibt es auf Ravelry und es heißt, Achtung festhalten, Earl Lenmeyer. Und ich muss euch sagen, ich habe 3 Jahre lang gewartet, dass Phil mit seiner Promotion fertig wird, nur um diesen blöden Wortwitz zu bringen. Das war es mir wert. Sogar das Häkeln, und ich hasse Häkeln, ich kann das nicht, aber das wollte ich unbedingt bringen. Ja, Phil hat eben in der Chemie seinen Doktor gemacht und dieser Erlenmeyer-Kolben ist thematisch eigentlich nicht wirklich angebracht, weil er in keinem Labor steht oder so, aber ich wollte das einfach machen. Und das ist eben ja ein Erlenmeyer-Kolben, der gehäkelt wird. Die Anleitung gibt es gratis. Als Garn habe ich irgendwelche Reste genommen, die ich noch da hatte und ein bisschen Füllwatte. Es ist einfach ein Erlenmeyer-Kolben, der dadurch niedlich wird, dass man ihm ein Gesicht aufstickt. Ja, weil ich nicht so gut im Häkeln oder Ausstopfen bin, hat meiner irgendwie eine Art Knubbelnase. Der soll überhaupt keine Nase haben. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und sieht insgesamt ein bisschen komisch aus, aber ja, es ist nur ein Gag. Von daher war es jetzt nicht so wichtig, dass er perfekt wird. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, dieser Earl Lenmeyer wurde gehäkelt, nachdem seine Kollegen mich kontaktiert haben, ich solle doch bitte irgendeine Quaste fertigen, die an seinen Doktorhut gebunden werden kann. Und seine Kollegen hatten eigentlich einen ja, eine sehr spezifische Idee, was sie haben wollten, nämlich ein Benzamid-Molekül. Allerdings hätte ich nicht gewusst, wie man das häkelt, und ich habe dann mal versucht, mit Draht und Styroporkugeln das Modell nachzubauen. Ja, das sah dann aus wie das Gebastel eines Drittklässlers. Dann habe ich denen ein Bild davon geschickt und gemeint, naja, das wird eher nichts, aber ich mache dann diesen Erlenmeyer-Kolben, weil von der Idee hatte ich schon erzählt. Und der Erlenmeyer wurde dann auch wirklich an den Hut angebracht. Die haben ihn aus Pappe und auch aus Stahl, weil da irgendwas, fragt mich nicht genau, wie dieser Hut gemacht wird. Auf jeden Fall mussten die da auch irgendwie bohren und schrauben. Haben sie den Erlenmeyer dran gemacht mit einer, heißt das Quaste? Quaste ist doch das, was unten dran ist. Mit einer Kordel, genau. Haben sie eine Kordel gedreht und das Ganze befestigt. Und der Witz an der Sache ist, jedes Mal, wenn Phil den Hut aufgezogen und seinen Kopf bewegt hat, hat der Erlenmeyer ihn quasi gehauen, weil er andauernd gegen seinen Kopf geschwungen ist. Aber obwohl ich so ungern häkle, hatte dieses Projekt etwas Gutes. Und zwar habe ich jetzt endlich verstanden, wie man das Ende bzw. den Anfang einer Hunde im Häkel markiert. Ich hatte nämlich keine Ahnung. Ich habe schon mal etwas für Phil gehäkelt, das war ein Teddy. Und fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Nach 5 Versuchen habe ich es dann tatsächlich auch hinbekommen. Dann hat Phil eine Maus für diesen Teddy gewünscht, damit der Teddy eine Freundin hat. Und da habe ich es nicht hinbekommen. Der Kopf wurde krumm und schief, weil ich nicht wusste, wo der Anfang und Ende sind. Und bei dieser Anleitung für den Erlenmeyer wurde das dann aber so gut beschrieben, wie ich den Faden immer versetzen muss, dass ich es endlich verstanden habe. Das heißt, in unbestimmter Zukunft kann ich dem Teddy dann doch seine Mausefreundin häkeln. Allerdings habe ich es damit nicht allzu eilig. So, das waren meine gestrickten bzw. gehäkelten Sachen. Genäht habe ich in der Zwischenzeit auch etwas. Zum einen hatte ja Seamwork vor ein paar Wochen einen Sale. Die Seamwork gehört zu Colette Patterns und der Unterschied ist, dass die Anleitungen von Seamwork sich an Anfänger richten und besonders schnell und einfach genäht werden sollen. Und es gibt dazu auch ein Abo. Das bedeutet, dass man monatlich $6 zahlt und sich dafür 2 Anleitungen aussuchen darf, beziehungsweise Schnitte. Es sind fertige Schnitte, die man kaufen kann. Und prinzipiell, wenn man mehr bei Seamwork findet, das einem gefällt, spart man mit diesem Abo schon gut, da eine einzelne Anleitung $12 kostet. Die Anleitung oder der Schnitt, den ich gekauft habe, ist die Aurora und die habe ich einzeln gekauft, als es eben Rabatte gab. Mit dem Abo wäre es zwar trotzdem günstiger gewesen, aber ich habe bis heute noch kein Muster oder keine Anleitung gefunden, die ich noch gerne dazu gekauft hätte, deswegen habe ich sie einzeln gekauft. Diesen Schnitt und das ist die Aurora und zwar ist das ein Top, bei dem vorne an den Trägern eine kleine Raffung ist und was am meisten auffällt, ist der abgerundete Saum, also vorne und hinten ist der Saum ein tiefes U und im Rücken hat man noch eine Art Passe, die wird doppelt genommen und verstürzt. Und das Rückenteil hat dann an dieser Naht eine kleine Kellerfalte. Das sieht man aktuell ein bisschen häufiger, habe ich das Gefühl, in den Geschäften, dass viele Tops im Rücken so auf Höhe der Achsel eine Quernaht haben. Und das Rückenteil, das darunter angebracht wurde, hat dann so eine Kellerfalte. Das hat die Aurora auch. Ich habe das Top aus 3 verschiedenen Stoffen genäht. Das erste ist ein Viskose-Jersey. Der hat einen Blumendruck. Und zwar ist das schwarz auf weiß und diese Blumen habe ich erstmal gar nicht als Blumen erkannt. Die bestehen aus großen schwarzen Ovalen und dann hat man weiße Blütenblätter. Allerdings ist das Ganze sehr geometrisch und regelmäßig quasi wie gestempelt. Von daher wirkt es nicht wirklich organisch und ich habe es erst gar nicht als Blumen wirklich erkannt, sondern einfach als Muster aus Kreisen und Halbkreisen quasi. Das war mein erster Versuch und wie gesagt, sollen die Seamwork-Anleitungen oder Schnitte sehr anfängerfreundlich sein und schnell genäht werden. Und dementsprechend werden die Abschlüsse nicht verstürzt oder mit Schrägband eingefasst, sondern einfach umgeklappt. Ich habe das bei diesem Top mal probiert und beim Ausschnitt wäre es gegangen, aber die Armausschnitte sind zu kurvig, um da wirklich weit zu kommen mit dieser Umklapptechnik. Deswegen habe ich da eine Art Schrägband gemacht, bloß dass ich es nicht schräg zugeschnitten habe, weil der Jersey ja eh schon elastisch ist. Und alle Ausschnittskanten mit diesem Band verarbeitet. Allerdings hat mir das dann nicht so gut gefallen, weil ich es an sich schön finde, wenn das Muster ununterbrochen bis zur Kante geht. Deswegen habe ich das dann bei den anderen beiden Tops so gemacht, wie es in der Anleitung steht. Bloß habe ich die Nahtzugaben an den Achseln dann noch oder Armausschnitten eingeschnitten, einfach damit es sich schön umklappen lässt, ohne dass es sich verzieht oder Falten wirft. Das heißt, von links sehen die Tops nicht so schön aus, allerdings dreht niemand meinen Top um, um dann mit erhobenen Zeigefinger zu kommen und zu sagen, hey, ja, wie sieht denn deine Nahtzugabe aus? Warum hat die ein Schnitt? Von daher ist das okay. Das eine Top habe ich aus einem Jersey gemacht, der auch wieder ein Blumenmuster hat. Und das sind sehr stilisierte Sonnenblumen. Die sehen ein bisschen so aus wie die Blumen aus Super Mario, bloß dass es eben Sonnenblumen sind. Also sehr regelmäßig, die wirken eigentlich gar nicht organisch, sondern auch wieder wie gestempelt quasi. Und der Hintergrund ist, nicht lila, purpur. Und die Blumen sind dann in typischen Blumenfarben, eben grün und gelb für die Sonnenblumenblüte. Und ja, als ich das Top das erste Mal anhatte, habe ich Phil gefragt, ob der Stoff aussieht, ein bisschen nach Tapete aussieht. Und er hat dann gelacht und sich aber dann der Stimme enthalten, zumal er eh schon klar gemacht hat, dass er den Stoff, was hat er gesagt, verstörend findet. Der andere verstörende Stoff ist ebenfalls ein Jersey. Ja, das Top ist einfach für Jersey-Stoffe gemacht. Und der hat einen schwarzen Hintergrund und bedruckt wurde das mit Pfeilen. Und zwar ergeben diese Pfeile Längsstreifen und mal zeigen die Pfeilspitzen alle nach unten oder eben nach oben. Und die Pfeile, ja, das sind eigentlich mehr so Winkel oder wie diese französischen, Anführungs- und Schlusszeichen. Also sie sehen weniger aus wie Pfeile zum Abschießen, sondern eher, naja, zwei Linien, die sich im rechten Winkel treffen. So, genau. Dann habe ich eben dreimal dieses Top genäht und es ist wirklich sehr, sehr einfach zu nähen, wenn man erstmal den Schnitt fertig hat. Was ich das nächste Mal anders machen würde, ist, das Top vielleicht zu kürzen. Es ist schon so gedacht, dass es besonders lang sein soll. Allerdings habe ich es mir mal spaßeshalber ein bisschen hochgezogen und fand, dass das da ein bisschen besser aussieht. Insgesamt mag ich den Schnitt aber sehr. Ich finde ihn auch figurschmeichelnd, weil er eben den Oberkörper ein bisschen streckt und auch die Hüften ein bisschen schmaler aussehen lässt, weil durch dieses U ist die Hüfte breiter als das Top selber und das bewirkt dann quasi eine Art optische Täuschung. Ja, also das war die Aurora, habe ich dreimal genäht und es macht wirklich Spaß und ich würde gerne noch ein paar solche Tops nähen. Allerdings finde ich es ein bisschen schwierig, als Erwachsene bedruckte Jerseys zu finden, da die meisten Stoffe oder Jerseys insbesondere für Kinder sind, also mit Kinderdrucken versehen. Dieser Sonnenblumendruck ist eigentlich auch ein Kinderstoff, glaube ich, aber ja, den fand ich einfach schön. Insgesamt finde ich es einfach schwer, da Sachen zu finden, von daher bin ich schon froh, überhaupt drei Tops zusammenbekommen zu haben. Das andere, was ich genäht habe, ist das Bettinkleid von Tilly and the Buttons. Das ist ein Schnitt für einen Webstoff und zwar ist das auch sehr einfach. Das ist nämlich ein Kleid mit, ja, ein sehr locker sitzendes Kleid mit einem, ja, Tulpenrock eigentlich. Ich habe meinen Rock aber gerade geschnitten und nicht nach unten verjüngend. Und dieses Kleid hat überschnittene Schultern, die dann quasi Ärmel bilden, aber es sind keine wirklichen Ärmel rangenäht oder so, sondern das Oberteil ist mehr oder weniger ein Viereck. Und dieses Kleid habe ich aus einem Polyesterstoff genäht. Eigentlich mag ich Polyesterstoffe ja nicht so gern. Allerdings, wie gesagt, habe ich ein Problem, Drucke zu finden, die mir gefallen, da ich ja gerne geometrische Drucke mag und scheinbar sind die nicht mehr besonders in. Und das ist ein Stoff, den ich vor 1-2 Monaten bei Karstadt gekauft habe, eben 100% Polyester. Und der ist bedruckt mit hellrosanen, dunkelrosanen und schwarzen Dreiecken. Beziehungsweise es sind nicht immer Dreiecke, sondern einfach irgendwelche geometrischen Gebilde. Allerdings sehe ich immer Dreiecke, wenn ich das Ding anschaue. Man könnte dieses Kleid auch als ein großes T zusammennähen. Allerdings ist es so geschnitten, dass man Oberteil und Rockteil einzeln ausschneidet und zusammennäht. Und das Kleid ist nicht tailliert, sondern hat einen Gummibund in der Mitte, der das Ganze auf Figur bringen soll. Und ich war erst ein bisschen zu geizig, um diese Anleitung zu kaufen. Es ist ja ein sehr einfacher Schnitt. Und ich habe mir dann im Internet noch ein paar andere Schnitte ausgesehen, die ähnlich waren, und hätte eigentlich fast einen anderen gekauft, ich glaube von Burda. Einfach weil die Burda-Schnitte viel, viel günstiger sind. Die kosten nur ein Drittel von dem, was ich für das Bettinenkleid zahlen musste. Und oh nein, oh, ich habe mich voll gemacht mit Tee. Gott, ist das eklig. Was wollte ich sagen? Ja genau, ich habe dann Phil gefragt, welches der Schnitte ich nehmen soll, und dass ich eigentlich zu geizig bin für den Schnitt, den ich wirklich haben möchte. Und er hat dann gemeint, dass die anderen Schnitte mehr nach Kleid, nach Sack aussehen. Und damit hatte er im Grunde recht, das Bettinkleid ist zwar locker, aber trotzdem nicht formlos, was man bei den anderen nicht so hätte sagen können. Und bei meiner Figur bin ich schon darauf bedacht, Schnitte zu tragen, die körperbetont sind, damit das Ganze nicht so formlos aussieht. Von daher habe ich dann doch die Bettine gekauft. Und jetzt gehe ich mich mal schnell abtrocknen, weil, ja, mein Schoß ist nass. So, da bin ich wieder und trocken. Und wo war ich genau? Beim Bettinkleid. Eigentlich ist dieses Kleid relativ kurz. Und ich habe es erst als bodenlanges Kleid zugeschnitten, weil ich schon genauso ein Kleid habe wie die Bettine. Nur aus schwarzem Jersey und eben im Boden lang, und den Schnitt wollte ich quasi nachmachen. Allerdings sah das in dem lauten Print nicht besonders gut aus, deswegen wollte ich das Kleid kürzen, sodass es noch über die Knie geht. Allerdings habe ich mich vertan und jetzt endet das Kleid eine Handbreit über dem Knie. Das ist eigentlich nicht, was ich wollte, und ich weiß auch nicht, ob das so gut aussieht. Denn länger hätte es mir schon besser gefallen, wenn die Knie bedeckt sind, aber es ist, wie es ist, und es ist trotzdem ein nettes Kleid. Es trägt sich auch erstaunlich angenehm dafür, dass es 100% Polyester ist. Ein Baumwoll oder Viskose oder Leinenstoff oder so wäre mir zwar schon lieber gewesen, allerdings hat mir der Druck einfach so gut gefallen und die Farbe steht mir auch einfach. Und der Stoff war auch sehr reduziert. Ich glaube, das war ein 2-Meter-Stoff, den ich bekommen habe. Das war ein fertiger Coupon in der Ramschkiste. Und das ganze Kleid hat dann 10 Euro gekostet, wenn man vom Schnitt absieht, den ich nochmal extra kaufen musste. Aber den kann ich ja wieder verwenden. Ja, das ist alles, was ich gewerkelt habe in der Zwischenzeit. Ein Pulli gestrickt, einen Erlenmeyer-Kolben gehäkelt, 3 Tops genäht und dann noch ein Kleid. Ansonsten war ich noch ziemlich monogam an einem anderen Strickstück, und zwar ist das die Natsumi von Yokohata, und das ist ein Pulli, den ich schon sehr, sehr, sehr, sehr lange auf meiner Liste habe. Und das ist ein Pullover, der quer gestrickt wird, und das macht man so, weil über das Dekolleté ein Zopfstreifen verläuft. Diese Anleitung ist von Brooklyn Tweed. Ich weiß nicht, ob es deren Hauptlinie ist oder die Wool People, ist eigentlich auch egal. Und das ist eben ein etwas breiterer Pulli. Der wird mit viel mehr Weite getragen, hat eben diesen Zopfmusterstreifen über der Brust und 3/4 lange Ärmel. Und einen abgerundeten Saum. Vorne rum bildet der Saum einen Bogen und dem Rücken ein U. Und man strickt das Top so, dass man quasi einen langen Streifen anfängt und dann das Ganze in Vorder- und Rückenteil teilt und das aber gleichzeitig strickt und dann am Ende wieder verbindet. Dann kann man die Seiten zusammennähen und die Ärmel stricken. Die Anleitung sieht das so vor, dass man die Ärmelmaschen aufnimmt und dann die Ärmel ranstrickt. Allerdings hat mir die Idee nicht so gut gefallen, weil man strickt ja schon das ganze Stück in Reihen und muss sowieso nähen. Und die Technik, die Ärmel ranzustricken, macht für mich dann Sinn, wenn ich einen Pulli von oben stricke und ich das Nähen vermeiden möchte oder so. Aber ich muss sowieso nähen, von daher hat das für mich keinen Sinn gemacht. Stattdessen habe ich dann ein Provisional Cast on gemacht und stricke jetzt die Ärmel extra. Und zwar auch flach, damit die Maschenprobe stimmt. Und nähe das dann später ein. Also ich stricke die Pullis, die Ärmel nicht ran, ich mache sie extra. Das Garn, das ich dafür verwende, ist Holz Samarkand. Da habe ich vor ein paar Wochen zugeschlagen, weil es ein Sale gab. Und zwar wird das Garn aus dem Sortiment genommen. Es sind doch nicht mehr viele Farben da. Allerdings gab es von vornherein nicht viele Farben, von daher. Die Farbe, die ich habe, ist Ginger Lily. Und das ist ein sandiges Gelb. Ich habe insgesamt 3 Garne von Holz probiert. Coast, Super Soft und Samarkand. Und die letzte finde ich am besten. Die ist nicht so kratzig und hart wie die Super Soft. Allerdings ein bisschen interessanter als die Coast, weil das Garn zu einem Viertel aus Seide besteht. Das ist aber keine Filamentseide, sondern Bastseide, habe ich online gelesen. Es sind halt eingesponnene Seidenfetzen quasi. Und dadurch wirkt das Garn ein bisschen tweediger. Und das finde ich sehr, sehr schön. Besonders, wenn man eben Anleitungen von Brooklyn Tweed strickt, weil ich da schon Schwierigkeiten habe, ein Garn zu finden, das einen ähnlichen Charakter hat, wie die in der Anleitung vorgesehen sind. Das Garn läuft doch unheimlich weit. Ich stricke mit Nadelstärke 3,5. Das ist noch ein bisschen enger, als die Anleitung vorsieht in der Höhe. Ich stricke nämlich, warum auch immer, kleine, dicke Maschen, also kurze Breite. Das heißt, ich kriege meistens in der Breite die Maschenprobe hin, wie sie von der Anleitung verlangt wird. In der Höhe bin ich aber oft zu eng. Normalerweise ist mir das egal, ich kann ja so hoch stricken, wie ich will. Allerdings hat dieser Pulli ausgeformte Schultern. Und da war es dann schon wichtig, dass die Maschenprobe in der Höhe halbwegs richtig ist. Deswegen habe ich eben eine relativ dicke Nadel genommen, eben Nadelstärke 3,5. Und das ergibt mir einen Pulli, der länger ist als in der Anleitung vorgesehen, weil jetzt meine Maschenprobe in der Breite größer ist, als verlangt wird. Allerdings haben viele geschrieben, dass der Pullover durch diese U-Form vorne sehr kurz wird. Und dadurch, dass mein Strickstück quasi breiter ist, wenn es auf der Nadel ist und damit länger, wenn man es trägt, habe ich dieses Problem nicht. Und das sorgt auch dafür, dass ich das Rippenmuster weglassen kann, denn das stört mich ein bisschen. Der Pullover hat sonst nirgends Rippenmuster. Die Ärmel haben überhaupt keinen Bündchenabschluss. Und beim am Halsausschnitt strickt man auch nur rechte Maschen am Rand. Und ja, es rollt sich ein bisschen ein, das muss man halt ein bisschen hinspannen oder so, dass es klappt. Aber insgesamt sind da keine auffälligen Abschlüsse. Von daher passt das breite Rippenbündchen am Saum für mich nicht so ins Bild. Von daher könnte ich das dann auch so offenkantig lassen, wie die anderen Kanten gelassen werden. Ich habe inzwischen mein drittes Knäuel angefangen und bin bei den Ärmeln. Das Oberteil ist komplett fertig. Und gekauft habe ich 5 Knäuel und ja, mindestens 1,5 werden übrig bleiben. Also ich bin schon erstaunt, wie wenig Garn man quasi braucht, wenn man damit strickt. Und ich hatte eigentlich vor, den Pulli sehr, sehr luftig zu stricken. Ich habe ihn angefangen, als das Wetter noch sehr wechselhaft war und nicht wirklich sommerlich. Und da wollte ich dann ein Top, das zwar luftig und leicht ist, aber nicht, aber doch eine gewisse, ein wenig wärmt. Und dann war ich erstmal unzufrieden, weil, was heißt unzufrieden, ist zu viel gesagt, aber ich wollte das Maschenbild eigentlich lockerer, als es jetzt geworden ist. Aber ja, es ist eigentlich gut, so wie es ist. Und vor allem reicht es dann so auch für den Herbst oder für den Frühling. Für den Sommer wahrscheinlich nicht mehr, aber da braucht man auch keine Wollseidemischung tragen, wenn ich es genau betrachte. Ja, auf jeden Fall finde ich die Samarkand richtig toll. Und solange es den Sale gab oder gibt, hätte ich gern noch ein paar Knäuel gekauft in anderen Farben. Und zwar suche ich speziell ein intensives Rot. Leider hat die Samarkand sowas gar nicht. Von daher, ich habe wirklich mehrmals durchgeklickt und wollte partout irgendetwas finden, das ich mag, um nochmal dieses Garn zu kaufen, das mir so gut gefällt. Aber die Farben fand ich einfach ein bisschen mau. Die sind insgesamt sehr zurückhaltend. Was auch schön ist, aber an mir sehen solche erdigen Töne nicht besonders gut aus. Da fehlt einfach der Kontrast. Und das rote Garn suche ich nämlich für ein Oberteil, das ich geplant habe. Und das ist wieder von Brooklyn Tweed. Wow, das ist alles Brooklyn Tweed heute. Der Hugo-Pulli ist von Brooklyn Tweed, die Natsumi und die Agnes auch. Das ist das Top, der Pulli, den ich als nächstes stricken möchte. Das ist auch ein breiterer Pulli oder ja, kastenförmiger Pulli von Jared Flirt. Und der hat Blockstreifen, allerdings unregelmäßige. Der Streifen in der Mitte ist der breiteste. Und dann gibt es noch einen Streifen so auf Schulterhöhe und einen ja auf Bauchhöhe weiter unten. Und die sind beide schmaler. Und der Pulli wird so, das Farbschema sieht so aus, dass der untere kurze Streifen cremefarben ist oder leicht oder hellgrau. Ich glaube, der ist hellgrau. Dann kommt ein sehr breiter schwarzer Streifen und oben um die Schultern rum ein roter. Und mir gefällt dieses Farbschema so gut, dass ich das genauso nachstricken möchte. Allerdings eben nicht aus dem Originalgarn, weil mir das zu teuer ist. Und deshalb suche ich eben einen Ersatz. Aber bei Holst habe ich nichts gefunden. Die Coast möchte ich nicht nehmen, weil das Garn zu dünn ist. Die Samarkand hat nicht die richtigen Farben. Super Soft mag ich nicht so. Und dann bliebe noch die Noble. Allerdings, ja, muss ich da auch noch schauen, ob ich etwas finde, das mir gefällt. Ich hätte aber gern ein tweediges Garn, ebenso wie die Samarkand oder die Loft, die eigentlich im Original verstrickt wird. Deshalb bin ich schon eine ganze Weile auf der Suche nach einem passenden Garn. Was es noch gäbe, wäre Rowan Felted Tweed. Allerdings haben auch die kein tiefes Rot. Dann gäbe es noch Giles Tweed. Selbes Problem, da habe ich auch kein Rot gefunden, das mir gefällt. Was noch übrig bliebe, wäre Jameson & Smith. Muss ich noch schauen, ob die ein Rot haben, das mir gefällt, aber die sind auf jeden Fall auch welche, die mehr so tweedige, rustikale Garne haben. Ansonsten bin ich echt an dem Punkt, wo ich sagen würde, dann stricke ich halt einfach aus Sockenwolle. Ich habe zum Beispiel noch ein Knäuel Rot da von meiner Lila Light oder von Fair Alpaca. Das ist ja eben 100% Alpaka und ich mag Alpaka zwar an sich nicht so gern, allerdings sind die Garne von dieser Marke eben sehr meliert und haben schöne Farben, von daher würde das auch passen. Und das wäre dann eben dann doch eher ein Pulli für den Herbst oder für den Winter. Und die Garne von Fair Alpaka sind deutlich weicher als die, die ich von Drops kenne. Bislang habe ich nur zwei Pullis aus Drops Alpaka gestrickt und die fand ich eben sehr kratzig. Allerdings habe ich mal bei Tichiro ein Set Fair Alpaka in verschiedenen Farben gewonnen und das war wirklich viel, viel flauschiger. Von daher kann es ja sein, dass ich die Fair Alpaka mag. Werden wir sehen. Das bedeutet allerdings auch, dass ich für die nächste Zeit oder dieses Jahr wahrscheinlich keine Sommerpullis oder Sommertops mehr geplant habe. Die Natsumi ist ja etwas für den Herbst oder den Frühling, auf jeden Fall für die Übergangszeit und nicht für 30 Grad Hochsommer, wie es jetzt gerade ist. Und die Agnes genauso wenig. Von daher glaube ich, ich bin ganz gut, was das antizyklische Stricken anbelangt. Das Ziel verfolge ich ja schon eine ganze Weile, dass man etwas strickt und dann erstmal ein paar Wochen auf die Seite legen muss, aber dann voll ausgerüstet ist, wenn das entsprechende Wetter da ist und sich nicht erst beispielsweise im tiefsten Winter schnell einen dicken, warmen Pulli stricken muss, weil man sonst friert. Ja, das sind auf jeden Fall die Dinge, an denen ich gerade arbeite und die ich geplant habe. Von daher werde ich dann auch gleich wieder weiter an Stricken gehen, beziehungsweise gehe ich erstmal an mein Handy und gucke, ob das GPS-Signal endlich mal funktioniert. Ich möchte nämlich Pokémon Go spielen, so wie die ganze Stadt auch. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich weiter stricken und habe das nächste Mal in hoffentlich 2 Wochen wieder etwas zu erzählen. Von daher wünsche ich euch ganz viel Strickzeit und hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!